erwähnen und rausfinden will, liegt doch die donnernde Brandung des Meeres still. Während der See bis zu wegen in Ebbe und Flut, wenn wir das kennen, das verstummte Aufschreien Blut. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Zwingt einen Baum, überbringt sich und kann rein zu Müll. Wenn seine Tausende zerknochen nichts wollen als Blöd, bring ich den Fluss, der vom Eisen befreien sich will. Wenn's euch gelingt, dann werde wir sind so still. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Aus dem Vulkanen lodert es rot im Land. Löscht doch die Gluten und ändert der Sonne Band. Halte den Blitz in der dreuenden Wolke zurück. Wenn ihr es vermögt, dann sterbe dies deutsches Glück. Ein Volk, ein Reich, ein Führer.